our friends. Guten Morgen, unsere Freunde. We are continuing in Romans chapter 8. Wir machen in Römer 8 weiter. So we saw that we have to relate to God based on acceptance and never based on performance. Wir haben gesehen, dass wir eine Beziehung zu Gott haben müssen, die auf Annahme und niemals auf Leistung basiert. The tender affection. Die zärtliche Zuneigung. So in verse 16 Paul tells us this. In Vers 16 sagt uns Paulus: For the Holy Spirit makes God's fatherhood real to us. Denn der Heilige Geist macht Gottes Vaterschaft für uns real. Do you know what? Weißt du was? There are so many people who try to figure out how they can really have a God as a loving father. Es gibt so viele Menschen, die versuchen herauszufinden, wie sie wirklich einen Gott als liebenden Vater haben können. At the end of the day, you need the Holy Spirit. Schlussendlich brauchst du den Heiligen Geist. Look what it says. Schau, was es sagt. He whispers into our inmost being. Er flüstert in unser Innerstes. You are God's beloved child. Du bist Gottes geliebtes Kind. Many of us have not had the father the way he is supposed to be. Viele von uns hatten keinen Vater, der so war, wie er hätte sein sollen. Many of us suffered terribly because unfortunately, our experience have not been right. Viele von uns litten furchtbar, weil sie unglücklicherweise nicht die richtigen Erfahrungen gemacht haben. But look, I've come to a very simple understanding. Aber schau, ich bin zu einem sehr einfachen Verständnis gekommen. Even if you had the best father in the world, sogar wenn du den besten Vater der Welt hattest, he was still not the perfect father. War er immer noch nicht der perfekte Vater. So, We have to quit this terrible idea. Wir müssen diese schreckliche Idee aufgeben. Oh, I had a terrible father. He never loved me. He never accepted me. He was only mean to me. Oh, ich hatte einen schrecklichen Vater. Er hat mich nie geliebt, nie angenommen. Er war nur gemein zu mir. So it was easy for you because you had a nice father. Für dich war es einfach, denn du hattest einen netten Vater. But I never had any father love. Ich hatte nie Vaterliebe. Listen, guys, I do not deny that this is influenced you. Hört zu, Leute, ich streite nicht ab, dass dies euch beeinflusst hat. But one thing I want to be very clear about. Aber eine Sache möchte ich ganz klar sagen. If you remain a victim and blame your father for what you go through right now, wenn du ein Opfer bleibst und deinem Vater die Schuld gibst für das, was du jetzt gerade durchmachst, you will never experience the victory of the cross. Wirst du nie den Sieg des Kreuzes erleben. The cross has restored you to a father that is perfect, that is caring and that loves you. Das Kreuz hat dich zu einem Vater zurückgebracht, der voll kommen ist, der sich um dich kümmert und dich liebt. Think about this. Denk darüber nach. So while we choose to remain victims of our fathers of the past, solange wir uns dafür entscheiden, Opfer unserer Väter aus der Vergangenheit zu bleiben, we never experience the whisper in our inmost being. Erfahren wir nie das Flüstern in unserem Innersten. You are God's beloved child. Du bist Gottes geliebtes Kind. While we could hear this whisper and therefore experience that incredible fatherhood of God, während wir dieses Flüstern hören und somit diese unglaubliche Vaterschaft Gottes erfahren könnten, many times we can't experience it because we choose to hold on to the scream, I had a terrible father. Können wir es so oft nicht erleben, weil wir uns an den Schrei, ich hatte einen schrecklichen Vater, klammern wollen. That's what psychology does. Das ist, was die Psychologie tut. They only blame. Sie beschuldigen nur. They give no solution. Sie bieten keine Lösung an. Ah, I know why your life is so messed up, because in your childhood you never had a good father. Ah, ich weiß, warum dein Leben so verkorkst ist, denn in deiner Kindheit hattest du nie einen guten Vater. Yes, this might be the truth. Ja, das könnte so wahr sein. Sure. Sicher. Ich hatte einen Vater, durch den ich Dinge erlebt habe, die nicht so gut sind. You know? Weißt du? That's how it was. So war es. So I have to make a choice. So musste ich eine Entscheidung treffen. Do I want to live by the pain inside of me that screams, I was rejected? Will ich mit dem Schmerz in mir, der schreit, ich werde zurückgewiesen leben? Or do I want to completely forgive, release, let go and honor my father no matter what happened? Oder will ich meinem Vater vollständig vergeben, loslassen und ihn ehren, egal was passiert ist? Stop judging. Aufhören zu urteilen. The truth is, my father did the best what he could do and what he understood. Die Wahrheit ist, dass mein Vater das Beste getan hat, was er tun konnte und was er wusste. So some things he did good, some things he did bad. Manches hat er gut gemacht, manches hat er schlecht gemacht. But if we hold on to the scream of the pain of the past from our earthly fathers, aber wenn du den Schrei des Schmerzes aus der Vergangenheit vom irdischen Vater festhältst, we can never hear the whisper in our inmost being. You are that beloved child of God. Können wir das Flüstern in unserem Innersten nie hören? Du bist das geliebte Kind Gottes. So we have to come to the place where we release all this pain and judgment that is caught as captives in prisons. Wir müssen an den Punkt kommen, an dem wir all den Schmerz und die Verurteilung loslassen, die uns im Gefängnis gefangen halten. And say, und wir müssen sagen, God in heaven, Gott im Himmel, I understand. Ich weiß. The perfect Father on earth never has existed and never will exist. Der perfekte Vater auf der Erde gibt es nicht. Und wird es nie geben. You know, I lived for a long time with guilt. Lange Zeit lebte ich mit Schuldgefühlen. Because I was not the father that I should have been. Weil ich nicht der Vater war, der ich hätte sein sollen. A long time I lived with guilt. Lange Zeit lebte ich mit Schuldgefühlen. But one day I understood something. Eines Tages verstand ich, that even the perfect father can have messed up children. Dass selbst der beste Vater verkorkste Kinder haben kann. Not that my children are messed up. Nicht, dass meine Kinder verkorkst wären. They're great guys and just wonderful men. Sie sind einfach wunderbare Männer. But I blamed myself that I have not been the perfect father. Aber ich habe mir die Schuld gegeben, dass ich nicht der perfekte Vater war. Look at this. Schau das an. You know, today I have a wonderful relationship with my boys. Heute habe ich eine wunderbare Beziehung zu meinen Jungs. I had the privilege of doing the wedding of my older son, and now next year I will do the wedding of my younger son. Ich hatte das Privileg, die Trauung meines ältesten Sohnes zu halten, und nächstes Jahr werde ich die Trauung meines jüngsten Sohnes halten. But we have to let these things go. Aber wir müssen diese Dinge loslassen. Always understand, even the perfect earthly father is not a perfect father. Verstehe, dass selbst der perfekte irdische Vater kein perfekter Vater ist. Only God is the perfect father. Nur Gott ist der perfekte Vater. And he keeps whispering inside of your innermost being. Und er flüstert in deinem Innersten. You are the beloved child. You're the beloved child. Du bist mein geliebtes Kind, geliebtes Kind. I'm going to tell you a story and I think that might help some of you to be free from guilt. Ich erzähle dir eine Geschichte, die einigen von euch helfen wird, frei von Schuldgefühlen zu sein. I know a guy in England. I haven't seen him for a little while. Ich kenne einen Mann in England. Ich habe ihn lange nicht gesehen. But he's pastor one of the largest and most successful churches in his area. Er ist Pastor einer der größten und erfolgreichsten Gemeinden in seiner Gegend. And one of his sons walked away from the church and walked away from God. Und einer seiner Söhne wandte sich von Gott und von der Gemeinde ab. And his mother always blamed her husband. Seine Mutter gab immer ihrem Mann die Schuld. The pastor. Dem Pastor. She always said, it's your fault that he's away from God. Sie sagte immer, es ist dein Fehler, dass er sich von Gott entfernt hat. The ministry was more important to you than your son. Der Dienst war dir wichtiger als dein Sohn. It's all about ministry. Alles drehte sich um den Dienst, den Dienst, den Dienst. So the mother was convinced that because the father was not a perfect father, the son is now walking away from God. Die Mutter war also überzeugt, dass der Sohn sich von Gott entfernt, weil der Vater kein perfekter Vater ist. Then one night she was asleep. Eines Nachts, sie schlief. And God woke her up. Und Gott weckte sie auf. And God said, und Gott sagte, I want to ask, ich möchte dich etwas fragen. Am I a perfect father? Bin ich ein perfekter Vater? And she said, yes. Sie antwortete, ja. He said, was I a perfect father to my people Israel in the desert? Er sagte, war ich ein perfekter Vater für mein Volk Israel in der Wüste? And she said, yes. Sie sagte, ja. He said, if I a perfect father had children that were always rebelling against me. Er sagte, wenn ich ein perfekter Vater Kinder hatte, die immer gegen mich rebellierten. Why do you blame your husband for the choices of your adult son? Warum gibst du dann deinen Mann die Schuld für die Entscheidungen deines erwachsenen Sohnes? Do you know what? That hit her so hard. Weißt du was? Das traf sie so hart. She woke up her husband and asked forgiveness. Sie weckte ihren Mann auf und bat ihn um Vergebung. And she testified publicly in church and asked forgiveness. Und sie gab öffentlich Zeugnis in der Gemeinde und bat um Vergebung. Listen. Hör zu. Even the best father in this world. Sogar der beste Vater auf dieser Welt. Some of them have children that just do great things and others of them have children that don't make good choices. Einige von ihnen haben Kinder, die gute Dinge tun und andere von ihnen haben Kinder, die keine guten Entscheidungen treffen. If we have not been the fathers we should have been, wenn wir nicht die Väter waren, die wir hätten sein sollen, you have to do what I did. Musst du tun, was ich tat. Look at children in the eyes and say, please forgive me. Schau deinen Kindern in die Augen und sage, bitte vergib mir. And then let it go. Und dann lass los. And trust God. und vertraue Gott. At the end of the day, it's a simple truth. Schlussendlich ist es eine einfache Wahrheit. Only one perfect father can bring our hearts to true peace. Nur ein perfekter Vater kann unser Herz zum wahren Frieden bringen. And it's his whisper that sets us free. Und es ist sein Flüstern, das uns freisetzt. You are the beloved children that I have. Du bist das geliebte Kind, das mir gehört. That's what you need to learn to live by. Das ist, was du lernen musst, um danach zu leben. See you tomorrow. Bis morgen.